Abschnitt 8 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 8. Kapitel. Mit dem Geschäft des Silbergrabens wurden wir nur zu bald vertraut. Wir gingen mit Herrn Baloo muten. Zwischen Salbeibüschen, Felsen und Schneehaufen kletterten wir an den Berghängen hinauf, bis wir vor Erschöpfung umfallen wollten, fanden aber kein Silber und ebenso wenig Gold. So ging es Tag für Tag. Da und dort stießen wir auf Löcher, die man ein paar Meter tief in die Abhänge getrieben und dann offenbar wieder aufgegeben hatte. Und hier und da trafen wir auf ein oder zwei Leute, die noch emsig gruben. Aber Silber kam nirgends zum Vorschein. Diese Löcher waren die Ansätze von Stollen, die hunderte von Fuß in den Berg getrieben werden sollten, um eines Tages auf die verborgene Schicht zu stoßen, in der das Silber steckte. Eines Tages! Das schien in weiter Ferne zu liegen und die Sache sah sehr hoffnungslos und trübselig aus. Tag um Tag mühten wir uns ab, kletterten herum und suchten, und dabei wurden wir jüngeren Genossen der aussichtslosen Plackerei immer mehr überdrüssig. Endlich machten wir hoch oben auf dem Berge unter einer überhängenden Felswand Halt. Baloo schlug einige Stücke mit dem Hammer ab, prüfte sie lange und aufmerksam mit einem kleinen Augenglase, worauf er sie wegwarf und noch mehr abschlug. Dann meinte er, dieses Gestein sei Quarz, und Quarz sei die Steinart, in der das Silber enthalten sei. Enthalten sei? Ich hatte gemeint, es werde wenigstens außen daran kleben, wie eine Art Überzug. Er schlug noch mehr Stücke los, um sie gründlich zu untersuchen, wobei er das betreffende Stück hier und da mit der Zunge benetzte und durch das Glas betrachtete. Schließlich rief er aus: »Wir haben es!« Unsere Neugier war sofort aufs Höchste gespannt. Das Gestein war rein und weiß an der Bruchstelle und quer durch zog sich ein faseriger blauer Faden. In diesem kleinen Faden, meinte er, stecke Silber, aber gemischt mit unedlen Metallen, mit Blei, Antimon und anderem Quark, auch seien daran ein paar Tüpfelchen Gold sichtbar. Mit großer Anstrengung brachten wir es dahin, ein paar kleine gelbe Fleckchen zu erkennen, von denen sich annehmen ließ, dass vielleicht ein paar Tonnen davon einen Golddollar geben könnten. Wir waren gerade nicht entzückt, aber Baloo meinte, es gäbe noch schlechtere Erzlager als dieses auf der Welt. Er hob das, was er das reichste Stück Gestein nannte, auf, um seinen Wert durch die sogenannte Feuerprobe zu bestimmen. Dann gaben wir der Grube den Namen Bergkönig. Bescheidenheit ist bei der Namengebung in den Bergwerken kein hervorstechender Zug. Und Herr Baloo schrieb nachstehende Bekanntmachung auf, von der er sich eine Abschrift aufhob, um sie in die Bücher des Syndikus der Bergwerke in der Stadt eintragen zu lassen. Wir, die Unterzeichneten, belegen drei Stücke, jedes von 300 Fuß und eins für die Entdeckung, an dieser silberhaltigen Quarzschicht nach Norden und nach Süden von diesem Anschlag, mit allen Einsenkungen, Verzweigungen und Winkeln, Biegungen und Krümmungen und dazu 50 Fuß breit Boden auf jeder Seite zur Bearbeitung derselben. Wir setzten unsere Namen darunter und versuchten uns in die Stimmung zu bringen, als sei nun unser Glück gemacht. Aber als wir die Sache mit Herrn Baloo durchsprachen, war uns höchst zweifelhaft zumute. Dieser Quarz an der Oberfläche, meinte er, sei nicht alles, was unsere Mine enthalte. Vielmehr erstrecke sich die Wand oder Schicht, der wir den Namen Bergkönig gegeben hatten, hunderte und aberhunderte von Fuß in die Erde hinab. Sie sei wie der Randstein eines Straßenpflasters, behalte ungefähr dieselbe Dicke, etwa 20 Fuß, bis hinab in die Eingeweide der Erde und sei vollständig verschieden von dem Gestein, was sie rings umgebe. Sie bleibe für sich und behalte stets ihren besonderen Charakter, einerlei wie tief sie in die Erde hineingehe oder wie weit sie sich längs der Berge und Täler oder quer über dieselben erstrecke. Sie könne eine Meile tief und 10 Meilen lang sein und man möge über oder unter der Erde hineinbohren, wo man wolle, so würde man Gold und Silber darin finden, aber nicht in dem geringeren Gestein, in das sie eingebettet sei. Unten in der großen Tiefe der Schicht, fuhr er fort, stecke ihr Reichtum und mit der Tiefe nehme derselbe stetig zu. Deshalb müssten wir statt hier an der Oberfläche zu arbeiten, einen Schacht einsenken, bis wir an die reichen Stellen kämen, so etwa 100 Fuß tief, oder unten vom Tal aus einen langen Stollen in den Bergabhang treiben und die Ader tief unter der Erde anzapfen. Das eine wie das andere war offenbar die Arbeit von Monaten, denn wir konnten täglich nur ein paar Fuß, ungefähr 5 oder 6, ausbohren oder wegsprengen. Aber das war noch nicht alles. Er sagte, wenn das Erz herausgeschafft sei, müsse es nach einem entfernten Pochwerke gebracht werden, damit es zermahlen und das Silber durch einen langwierigen und kostspieligen Prozess ausgeschieden werde. Eine Ewigkeit schien zwischen uns und unserem Glück zu liegen. Aber wir gingen ans Werk. Wir beschlossen, einen Schacht einzusenken. So kletterten wir dann eine Woche lang auf den Berg, beladen mit Hacken, Drillbohrern, Meißeln, Schaufeln, Brechstangen, Fässchen Sprengpulver und Rollen Lunte und arbeiteten mit aller Macht. Anfangs war der Fels bröckelig und locker. Was wir mit den Spitzhacken abschlugen, schaufelten wir heraus und das Loch machte ganz hübsche Fortschritte. Aber allmählich wurde das Gestein fester und nun kamen Meißel und Brechstange an die Arbeit. Bald aber tat nichts mehr seine Wirkung außer dem Sprengpulver. Das war die mühseligste Arbeit. Während einer von uns den eisernen Drillbohrer an seine Stelle hielt, schlug ein anderer mit einem achtpfündigen Schmiedehammer drauf. Das reinste Nägeleinschlagen in großem Maßstabe. Binnen 1 bis 2 Stunden erreichte der Bohrer eine Tiefe von 2 bis 3 Fuß und hatte ein Loch von ein paar Zoll Durchmesser gemacht. Dann legten wir die Pulverladung, steckten 1/2 Elle Lunte hinein, schütteten Sand und Kies darauf und stampften es fest. Zuletzt zündeten wir die Lunte an und liefen weg. Kamen wir dann nach der Explosion, bei der Steine und Rauch in die Luft flogen, zurück, so fanden wir ungefähr einen Scheffel von dem harten, widerspenstigen Quarz herausgesprengt. Kein bisschen mehr. Nach 1 Woche hatte ich genug davon. Ich verzichtete. Claggett und Oliphant desgleichen. Unser Schacht war erst 12 Fuß tief. Wir kamen überein, dass nur ein Stollen uns zum Ziel führen könne. So gingen wir den Berg hinunter und arbeiteten dort 1 Woche lang. Nach Verlauf derselben hatten wir einen Stollen ausgesprengt, in dem sich ungefähr ein Ochshoft unterbringen ließ, und waren zu der Überzeugung gekommen, dass wir noch um etwa 900 Fuß tiefer graben müssten, um auf die silberhaltige Schicht zu stoßen. Ich verzichtete auch jetzt wieder und die anderen Jungen hielten es nur noch 1 Tag länger aus. Wir stimmten überein, dass ein Stollen nichts für uns tauge. Wir brauchten eine bereits aufgeschlossene Schicht. Solche gab es aber im ganzen Lager nicht. Den Bergkönig ließen wir für jetzt liegen. Mittlerweile füllte sich der Platz mit Leuten und unsere Humboldt-Bergwerke riefen eine immer größere Aufregung hervor. Auch wir fielen der Seuche zum Opfer und strengten jeden Nerv an, um immer mehr Fuß zu erwerben. Wir muteten herum und nahmen neue Stücke in Besitz, an die wir unsere Bekanntmachungen anschlugen und die wir mit hochtrabenden Namen belegten. Wir vertauschten 1 Anzahl von unseren Fuß gegen Fuß in fremden Grubenteilen. Bald hatten wir namhafte Anteile am Grauen Adler, an der Columbiana, der Münzfiliale, der Mary Jane, dem Universum, der Simpson und Delilah, der Schatztruhe, der Golconda, der Sultanin, dem Boomerang, der Großen Republik, dem Großmogul und noch 50 weiteren Gruben, die nie eine Schaufel oder eine Spitzhacke gefühlt hatten. Wir besaßen nicht weniger als 30.000 Fuß pro Mann in den reichsten Gegenden der Erde, wie die verruchte Schwindlersprache es nannte, und konnten den Fleischer nicht bezahlen. Wir waren ganz toll vor Aufregung, trunken vor Glück, begraben unter Bergen künftigen Reichtums, voll hochmütigen Mitleids mit den Millionen, die sich im Schweiß ihres Angesichts abmühten, weil sie unsere wundervolle Schlucht nicht kannten. Aber unser Kredit beim Viktualienhändler stand schlecht. Es war die seltsamste Lebenslage, die man sich vorstellen kann, der Festschmaus eines Bettlers. Im Distrikt geschah nichts, man legte keine Grube an, ließ keine Pochwerke arbeiten, man produzierte nichts und nahm nichts ein. Im ganzen Lager war nicht so viel Geld zu finden, dass man hätte in einem Städtchen des Ostens einen Bauplatz dafür kaufen können. Und doch würde ein Fremder geglaubt haben, er wandle unter lauter geschwollenen Millionären. Mutende Gesellschaften schwärmten mit dem ersten Tagesgrauen hinaus aus der Stadt und mit Einbruch der Nacht wieder herein, beladen mit Beute, Steinbrocken. Nichts als Steinbrocken. Jeder Mann hatte alle Taschen voll davon, in jeder Hütte war der Fußboden damit besät, mit Zetteln beklebt standen sie reihenweise auf den Wandsimsen. Ende von Abschnitt 8.